Stadt am Wolken liegen, mit den tausend unbekannten Wegen. Wandere ich durch die Gassen bis hinunter an den Strand, wo man hört.